Als Josef am frühesten Morgen zum alten Mann zurückkehrte, fand er ihn bereit. Wir können gehen. Wir werden zusammen gehen. Gewiss, du hast mich ja gebeten, dich zu Dion zu führen, also komm. Der große Mann schritt aus, Josef schloss sich an, der Tag war angebrochen. Der Führer schien des Weges sicher zu sein. Wie viele Tagesmärsche werden wir wohl brauchen? Das kommt auf dich an. Meintest du wirklich, es liege an mir, wann ich dir und Pugil begegne? So sagte ich. Sobald du deines Willens zum Beichten sicher bist und dich bereit und reif weißt, die Beichte abzulegen, wirst du sie ablegen können. Auch heute noch? Auch heute noch. Josef, wunderlich berührt, blickte in das stille, alte Gesicht. Ist es denn möglich? Bist du es denn vielleicht selbst, Vater Dion? Dort unter den Bäumen magst du dich ausruhen. Aber schlafe nicht. Sammle dich und auch ich will mich ausruhen und sammeln. Dann magst du mir sagen, was du zu sagen begehrst. Als er nach einer Stunde zu Dion zurückkehrte, war dieser bereit. Und nun floss all das, was er seit Jahren gelebt, was seit langer Zeit seinen Wert und Sinn verloren zu haben schien, von seinen Lippen als Erzählung, als Frage, Selbstanklage. Die ganze Geschichte seines Christen- und Büßerlebens, dass er seine Läuterung gemeint und unternommen und am Ende so sehr zur Verwirrung, Verdunklung und Verzweiflung geworden war. Auch das jüngst Erlebte verschwieg er nicht. Die Sonne stand schon tief, als er zu Ende gesprochen hatte. Der alte Dion hatte mit unermüdlicher Aufmerksamkeit zugehört und sich jeder Unterbrechung und Frage enthalten. Er hatte Josef nur mit großer Freundlichkeit angeblickt, ihn auf die Stirn geküsst und das Kreuz über ihm gemacht. In Josef aber war es still geworden und er fiel in einen wohltätigen Schlaf. Ohne Worte zu verschwenden, nahm ihn der Alte am Morgen mit. Und nach 4 oder 5 Tagen waren sie bei Dions Klause angelangt. Da wohnten sie nun. Josef war Dion bei den kleinen Tagesarbeiten behilflich und lernte dessen tägliches Leben kennen und teilen. Es war nicht so sehr verschieden von dem, das er selbst viele Jahre geführt hatte, nur war er jetzt nicht mehr allein. Einige Jahre vergingen. Da wurde Vater Dion je und je von einer Schwäche heimgesucht. Josef musste ihm behilflich sein, da er sich nicht mehr allein aufzurichten vermochte. Auch nach dem Gebet vermochte er sich nicht mehr allein aufzurichten. Josef musste ihm wieder helfen. Dann aber saß er den ganzen Tag und sah in die Weite hinaus. Dies geschah an manchen Tagen. Selbst Beichten hören konnte er dann nicht mehr. Wenn aber einer bei Josef gebeichtet hatte, rief er ihn zu sich. Es geht zu Ende mit mir, mein Kind, es geht zu Ende. Sage es den Leuten, dieser Josef ist mein Nachfolger. Eines Tages, an dem er ohne Hilfe aufgestanden war und kräftiger schien, rief er Josef zu sich und führte ihn an eine Stelle am Rand ihres kleinen Gartens. Hier ist der Ort, an dem du mich begraben wirst. Das Grab werden wir gemeinsam graben. Wir haben wohl noch etwas Zeit. Hole mir den Spaten. Nun gruben sie an jedem Tag in der Morgenfrühe ein kleines Stück. War Dion bei Kräften, so hob er selber einige Spaten voll Erde aus, mit einer gewissen Munterkeit, als bereite die Arbeit ihm Vergnügen. Auch den Tag über verließ ihn diese Munterkeit nicht mehr. Seit an dem Grabe geschaufelt wurde, war er stets guter Dinge. Du wirst eine Palme auf mein Grab pflanzen. Vielleicht wirst du noch von ihren Früchten essen. Wenn nicht, so wird ein anderer es tun. Ich habe je und je einen Baum gepflanzt, aber doch zu wenige, allzu wenige. Manche sagen, ein Mann sollte nicht sterben, ohne einen Baum gepflanzt und einen Sohn hinterlassen zu haben. Nun, ich hinterlasse einen Baum und hinterlasse dich. Du bist mein Sohn. Er war gelassen und heiterer, als Josef ihn gekannt hatte, und wurde es mehr und mehr. Eines Abends, es wurde dunkel und sie hatten schon gespeist und gebetet, rief er von seinem Lager aus nach Josef und bat ihn, noch eine kleine Weile bei ihm zu sitzen. Ich will dir etwas erzählen. Weißt du noch, Josef, wie du einst in deiner Klause drüben bei Gaza so schlechte Zeiten hattest und deines Lebens überdrüssig warst? Und wie du dann beschlossen hast, den alten Dion aufzusuchen und ihm deine Geschichte zu erzählen? Und wie du dann in der Brüdersiedlung einen alten Mann getroffen hast, den du nach dem Wohnort des Dion Pugil fragtest? Nun ja, und war es nicht wie ein Wunder, dass jener alte Mann Dion selber war? Jetzt nämlich ist auch für mich die Stunde des Beichtens gekommen. Und ich beichte. Mir ist es damals so gegangen wie dir. Auch ich glaubte es nicht mehr ertragen zu können, dass die Leute zu mir kamen und vertrauensvoll all den Unrat und Gestank des Menschenlebens zu mir trugen. Nun hatte ich des Öfteren von einem Büßer namens Josephus Famulus sprechen hören. Auch zu ihm, so vernahm ich, gingen die Menschen gern zur Beichte, und viele gingen zu ihm lieber als zu mir. Und so entschloss ich mich, dies auch zu tun, zu Josephus Famulus zu pilgern, ihm meine Not zu bekennen und ihn um Rat zu bitten. Ich tat denn also die Reise an. Noch ehe ich aber seine Hütte gefunden hatte, bekam ich ihn zu Gesicht. Er sah aus wie der Mann, den ich erwartet hatte. Doch er war auf der Flucht, es war ihm schlecht ergangen, so schlecht wie mir oder noch schlechter, und er war keineswegs gesonnen, Beichten anzuhören, sondern begehrte selber, seine Not in eine fremde Hand zu legen. Schien das nicht zu bedeuten, dass es mit uns allen beiden nichts war, dass wir beide unnütz gelebt hatten und gescheitert waren? Ich erzähle dir, was du schon weißt, lass es mich kurz machen. Ich blieb jene Nacht allein, übte Versenkung und dachte mich in diesen Josef hinein und dachte mir, was wird er tun, wenn er morgen erfährt, dass er vergebens geflohen ist, dass er vergebens sein Vertrauen auf den Pugil gesetzt hat. Je mehr ich mich in ihn hineindachte, desto mehr tat mir Josef leid, und desto mehr wollte es mir scheinen, er sei mir von Gott zugesandt, um ihn und mit ihm mich selbst zu erkennen und zu heilen. Nun konnte ich schlafen. Am nächsten Tage pilgertest du mit mir und bist mein Sohn geworden. Diese Geschichte habe ich dir erzählen wollen und dir sagen, die Verzweiflung schickt uns Gott nicht, um uns zu töten. Er schickt sie uns, um neues Leben in uns zu erwecken. Wenn er uns aber den Tod schickt, Josef, wenn er uns von der Erde und vom Leibe losmacht und uns hinüberruft, so ist das eine große Freude. Einschlafen dürfen, wenn man müde ist, und eine Last fallen lassen dürfen, die man sehr lang getragen hat. Das ist eine köstliche, eine wunderbare Sache. Am folgenden Tage kam Dion nicht zum Morgengebet. Als Josef leise in Dions Hütte und an sein Lager trat, fand er den Alten entschlafen. Sein Gesicht aber von einem kindlichen, leise strahlenden Lächeln erhellt. Er begrub ihn, pflanzte den Baum auf das Grab und erlebte noch das Jahr, in welchem der Baum die ersten Früchte trug.